Es war Michael Ballweg, der schon im Januar einen Mega-Lockdown forderte. Komplette Schließung aller Läden und Geschäfte, Ausgangssperre und sogar Einstellung des kompletten Verkehrs, inklusive Flugverkehr. Deutschland, das ist deine Scheinopposition. Und unter uns Deutschland. Ein Michael Ballweg ist viel gefährlicher als ein Jens Spahn, weil die meisten Menschen glauben, dass Michael Ballweg ein Freund wäre und auf unserer Seite. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es sind Rattenfänger, die Regimepolitik machen und bewusst die Menschen täuschen und fehlleiten. Der Widerstand beginnt. Sobald die Menschen sich vom Querdenken trennen, denn es ist Querlenken, und sobald die Menschen etwas Eigenes auf die Beine stellen. Niemand braucht Bühnenshows, niemand braucht Trommler, niemand braucht Redner, die einen auf Abstände und Masken hinweisen und mit Strafanzeige drohen, wenn man sich nicht daran hält. Und es ist ein Hohn für alle Opfer, für die gefolterten Kinder und die ermordeten Alten. Und die ganzen Unternehmer, die sich in den Tod stürzten wegen dieser wirtschaftlichen Maßnahmen. Es ist ein Hohn, wenn sie dann noch Technomusik anmachen und auf ihren komischen Love Parades rumtanzen und so tun, als wäre das alles hier noch in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Es ist Zeit, dass das deutsche Volk sich erhebt und unabhängig von allen Täuschern Widerstand leistet. Denn das ist auch ein Recht. Artikel 20 Absatz 4.